Unser Traum von der Zukunft trägt uns weit mit sich fort, bahnt sich hier neue Wege, er durchströmt diesen Ort, sieht die Wunde des Fortschritts sich der ganzen Menschheit unaufhaltsam nahen. Unser Weg in die Zukunft hat sich vor uns aufgetan. Mit der Kraft unseres Geistes wurde Großes vollbracht. Dieser Aufbruch zum Neuen hat den Mut angefacht. Lasst das Licht der Erneuerung euch leiten, kämpft für Freiheit in dem Land. Unser Weg in die Zukunft liegt allein in unsere Hand. Unser Weg in die Zukunft. Längst schon ist es Zeit. Unser Weg in die Zukunft. Seid ihr denn bereit? Unser Weg in die Zukunft. Gehen wir diesen Weg und unser Teil wird Wirklichkeit. Unser Weg in die Zukunft. Halte nicht mehr still. Lasst jeden sein, was er will. Schafft mit mir eine neue Welt. Ihr seid gleich vor der Welt, ihr seid Brüder im Geiste, handelt wie es euch gefällt. Kämpft mit mir für das nie gelebte Leben, frei von Ungerechtigkeit. Lasst uns heute noch beginnen, der Weg dorthin ist nicht mehr weit. Unser Weg in die Zukunft. Bleibt nicht länger stehen, wagt es hinzusehen. Mit vereinten Kräften kann so vieles noch geschehen. Frei von Habgier und Neid, mit dem Stolz eines Volkes, das durch Fortschritt geht.